Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Die Welt ist ungerecht. Okay, das ist eine Binsenweisheit, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir nicht helfen. Mich regt es immer wieder auf. Mich macht es traurig und wütend, wenn ich sehe, was sich alles auf der Welt abspielt und niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Menschenrechtsverletzungen, Angriffe auf Zivilisten, ethnische Verfolgungen, gewaltsame Unterdrückung, you name it. Mit dem sogenannten Rom-Statut vom 17. Juli 1998, da sollte sich das eigentlich alles ändern. In diesem völkerrechtlichen Vertrag wurde die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs vereinbart. Ja, und im Jahr 2002 hat der mit seiner Arbeit begonnen. Und trotzdem, Syrien, China, Venezuela, naja, ihr kennt die Nachrichten ja selbst. Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo, und ich schaue mit euch heute auf die Frage, wie effektiv der Internationale Strafgerichtshof tatsächlich im weltweiten Kampf gegen die Straflosigkeit schwerster Verbrechen ist. Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggression, also vereinfacht gesagt, das Starten eines Angriffskrieges. Die vier schlimmsten Verbrechen, die man begehen kann. Wer Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, verletzt nicht nur einzelne Menschen, sondern er verstößt gegen die absoluten Grundregeln des internationalen Zusammenlebens, setzt der Internationale Strafgerichtshof der Straflosigkeit ein Ende. Theoretisch haben wir es geschafft. Praktisch haben wir das Problem, dass die Gerichtsbarkeit vom Internationalen Strafgerichtshof begrenzt ist. Das ist nur eine Frage des Willens. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Auch diese Frage wird uns unsere heutige Rednerin Kerstin von der Decken gleich beantworten. Kerstin von der Decken ist Professorin für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Universität Kiel und Direktorin des dortigen Walter-Schücking-Instituts für internationales Recht. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Grundlagen des Völker- und Europarechts, internationales Umwelt-, Kultur- und Sicherheitsrecht und die Menschenrechte unter anderem. Ihren Vortrag »Das Ende der Straflosigkeit, der Internationale Strafgerichtshof und das Streben nach internationaler Gerechtigkeit« hat sie am 24. Oktober 2019 auf Einladung der Akademie der Wissenschaften gehalten, und zwar im Rahmen der Akademievorlesungen 2019-2020, die diesmal unter dem Titel standen »Internationale Gerechtigkeit, ein sinnvolles normatives Postulat?« In unserer nächsten Sendung haben wir aus dieser Reihe übrigens noch einen Vortrag. Da geht es dann um die Gerechtigkeitsidee im Völkerrecht. Jetzt aber erstmal zum Internationalen Strafgerichtshof. Kerstin von der Decken erklärt euch gleich erstmal einleitend kurz die Geschichte des Strafgerichtshofs und wie er arbeitet. Die Bilder, die sie da anspricht, findet ihr übrigens auch auf unserer Homepage. Ja, und dann sucht sie, wie versprochen, eine Gerechtigkeitsdefinition. Und anschließend geht es dann um die zentrale Frage, welche Lücken die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs hat, welche Mittel es derzeit gibt, diese Lücken auszugleichen und was nötig wäre, um die Lücken ganz zu schließen. Viel Spaß beim Vortrag. Es ist mir eine Freude, heute Abend bei Ihnen zu sein, um zu einem Thema zu sprechen, was nicht nur mich, sondern ich glaube relativ viele beschäftigt, nämlich einfach ein Blick in die Zeitungen genügt, um zu sehen, dass in dieser Welt doch einiges arg in Unordnung geraten ist. Man hört immer wieder von schwersten Verbrechen und es stellt sich dabei immer wieder dieselbe Frage, wird dabei irgendwie auch mal jemand zur Rechenschaft gezogen für das, was eigentlich dort geschieht? Dieses Empfinden, es muss doch so etwas wie Bestrafung geben für Personen, die sich überhaupt nicht an die Grundregeln der internationalen Ordnung halten, ist etwas, was die internationale Gemeinschaft schon seit längerem beschäftigt. Und deswegen hier das Thema der heutigen Vorlesung, das Ende der Straflosigkeit, der Internationale Strafgerichtshof und das Streben nach internationaler Gerechtigkeit. Ich beginne mit einem Zitat von Benjamin Ferencz. Das war einer der Ankläger vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal. Er hat 1946 ein Buch geschrieben, in dem er seine Erfahrungen niedergelegt hat. Und auf der ersten Seite steht dieser Satz, der eigentlich alles auf den Punkt bringt, übersetzt: Es kann keinen Frieden geben ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit ohne Recht und kein sinnvolles oder bedeutungsvolles Recht ohne einen Gerichtshof, der darüber entscheidet, was gerecht und richtig ist unter den gegebenen Umständen. Die Bedeutung also der Gerichtshöfe, um Gerechtigkeit durchzusetzen im Einzelfall. Ich möchte die Frage, ob der internationale Gerichtshof zur internationalen Gerechtigkeit beizutragen vermag, in drei großen Blöcken strukturieren. Ich beginne mit einer kurzen Vorstellung des Internationalen Strafgerichtshofs. Was ist das überhaupt? Dann zu der Frage nach Gerechtigkeit bzw. internationaler Gerechtigkeit im Strafrecht. Und schließlich die Frage, ob denn der Internationale Strafgerichtshof zur internationalen Gerechtigkeit beitragen kann. Und das möchte ich in fünf verschiedenen Dimensionen untersuchen. Die zeitliche Dimension, die geografische Dimension, die politische, die schwere Dimension, also nach dem Schweregrad, und die Vorrangsdimension. Und ich ende dann mit einem Fazit, um zu sehen, ob denn der Internationale Strafgerichtshof und wenn ja, inwieweit zur internationalen Gerechtigkeit beiträgt. Beginnen wir also mit dem ersten Teil. Was ist denn der Internationale Strafgerichtshof? Einige Basisdaten müssen wir kennen. Den 17. Juli, von dem haben wir gerade schon gehört. Es hat 1998 eine große Konferenz stattgefunden. Sie dauerte über einen Monat in Rom. Das war insofern eine bedeutungsvolle Konferenz, nicht nur, weil sie mit der Adoption, mit der Verabschiedung des Statutes vom Internationalen Strafgerichtshof endete, sondern auch, weil erstmals in der Geschichte nicht nur große Mengen an Staaten vertreten waren, um das auszuhandeln, sondern auch internationale Organisationen und weite Teile der Zivilgesellschaft in Form von Nichtregierungsorganisationen. Das ist etwas, was man immer wieder findet auf der internationalen Ebene, aber hier zum ersten Mal in einer sehr großen Dimension praktiziert wurde, gerade auch um die Zivilgesellschaft in die Verhandlungen mit einzubeziehen. Das Ergebnis war am 17. Juli die Verabschiedung des Statutes des Internationalen Strafgerichtshofs, abgekürzt ISTGH. In der Presse wird er auch manchmal als das Römer Statut bezeichnet, einfach weil es in Rom verabschiedet worden ist. Damit einherging die Schaffung des ersten unabhängigen internationalen Strafgerichts der internationalen Staatengemeinschaft. Diejenigen, die sich ein bisschen in der Geschichte auskennen, wissen, dass es nicht das erste internationale Strafgericht war. Nein. Es gab die Nürnberger Kriegsverbrechertribunale, es gab die Kriegsverbrechertribunale von Tokio, es gab die Ad-Hoc-Strafgerichtshöfe für Jugoslawien und auch für Ruanda. Aber es war der erste unabhängige internationale Strafgerichtshof, der mit einer ganz weiten Jurisdiktion ausgestattet ist, um nicht nur Einzelfälle, Einzelkonstellationen zu betrachten, sondern theoretisch weltweit anwendbar zu sein. Es hat einige Jahre gedauert, bis das Statut in Kraft getreten ist. Das Ganze geschah am 1. Juli 2002 und damit hat der Strafgerichtshof seine Arbeit aufnehmen können. Wir werden am Ende sehen, was er alles bis heute geleistet hat. Wichtig ist, es ist ein internationaler Vertrag. Internationale Verträge gelten nur für diejenigen Staaten, die sie auch unterschrieben und ratifiziert haben. Und hier sehen wir, es sind 122 Vertragsstaaten. Wir haben weltweit etwa 200 Staaten auf dieser Erde, also über die Hälfte hat dieses Statut angenommen. Das kann man gut oder schlecht finden, positiv oder negativ, das Glas ist halb voll oder halb leer, 122 Staaten. Und wo kommen diese Staaten her? Die meisten aus Afrika. Also 33 von den rund 50 afrikanischen Staaten haben das Statut akzeptiert. Asien verhältnismäßig wenig. 18 aus Osteuropa, 18 aus Asien und dem pazifischen Raum, 28 aus Lateinamerika und der Karibik, also auch in Lateinamerika ist er sehr akzeptiert und auch in Westeuropa und anderen westlich geprägten Teilen der Erde. Dort haben wir insgesamt 25. Das ist erstmal so die Grundlagen zu dem Vertrag, auf dem dieser Strafgerichtshof basiert. Und jetzt noch einige Basisdaten zu dem Gerichtshof. Er ist eine ständige Einrichtung, also nicht nur ein Gerichtshof wie Jugoslawien, Ruanda, Tokio, Nürnberg, der geschaffen wurde für einen bestimmten Konflikt, diesen aufgearbeitet hat und dann wieder verschwunden ist, sondern er ist eine permanente Einrichtung. Wie eine Art Mahnung an alle, ich bin hier. Eine ständige internationale Einrichtung mit eigener Völkerrechtspersönlichkeit, die also zum Beispiel auch Verträge schließen kann mit anderen Staaten oder mit internationalen Organisationen. Er hat seinen Sitz in Den Haag. Den Haag, diese Hauptstadt des Völkerrechts, wie sie sich selber nennt, eine Stadt, in der sehr viele internationale Strafgerichtshöfe ihren Sitz haben und auch viele andere internationale Einrichtungen. Wie setzt er sich zusammen? Er besteht aus der Anklagebehörde, im deutschen Recht würden wir sagen eine Art Staatsanwaltschaft, also eine selbstständige Behörde, die damit betraut ist, zu schauen, ob ein Verdacht besteht, dass einer der Verbrechen begangen worden ist, das Beweismaterial zu sammeln und dann die Anklage zu erheben. Die Anklagebehörde wird geleitet von dem Ankläger. In der Presse lesen Sie manchmal das Wort Chefankläger. Stimmt nicht so richtig, aber klingt vielleicht ein bisschen besser. Also es ist der Ankläger mit einer ganzen Behörde, wo sehr viele Menschen arbeiten, um erstmal das Beweismaterial zu sammeln. 18 Richter insgesamt, verteilt auf einzelne Kammern. Also es tagen nicht immer 18 Richter auf einmal, sondern verteilt in verschiedene Kammern. Und es gibt noch die Kanzlei, so eine Art Verwaltung. Und die erfassten Verbrechen, es sind die vier schlimmsten Verbrechen, die man begehen kann. Das ist die Einschätzung. Völkermord, also die Verfolgung einer bestimmten Gruppe mit dem Ziel, diese Gruppe zu vernichten und insbesondere eine rassische Gruppe, eine religiöse, eine politische oder eine sonstige. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das sind Verbrechen, die sich gegen die Zivilbevölkerung richten, also ganz explizit alleine speziell gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Nicht also gegen den Gegner, sondern gegen die Zivilbevölkerung. Kriegsverbrechen sind Verstöße gegen die Regeln des geltenden Rechtes zu Zeiten des Krieges. Und das Verbrechen der Aggression, das ist vereinfacht gesagt das Starten eines Angriffskrieges. Der Überfall auf einen anderen Staat. Der Internationale Strafgerichtshof hat sein erstes Strafurteil im Jahr 2012 gefasst. Da ging es um Kriegsverbrechen im Kongo. Das war der Fall Lubanga, in dem es insbesondere um die Verwendung von Kindersoldaten ging in dem internen bewaffneten Konflikt im Kongo. So viel erstmal kurz zu den Daten. Einige Bilder, die ich von der Homepage des Internationalen Strafgerichtshofs genommen habe. Das ist das sehr schöne, neue, große Gebäude in Den Haag, etwas außerhalb gelegen von Den Haag, wo der Internationale Strafgerichtshof untergebracht ist. Und jetzt einen Blick in den Verhandlungssaal. Sie sehen, es ist alles ausgesprochen modern. Auf der linken Seite sehen Sie die Zuschauertribüne mit kugelsicherem Glas, damit da nicht jemand auf die Idee kommt, auf die Angeklagten oder die Richter zu schießen. Gegenüber sehen Sie die Richterbank, also von Ihnen aus gesehen auf der rechten Seite sitzen die Richter. Vor den Richtern in dieser langen Reihe sitzt das Personal aus dem Registry, von der Kanzlei, die sozusagen die Dokumente führt und die Protokolle schreibt. Auf der rechten Seite von der Richterbank aus gesehen, also von Ihnen aus gesehen ganz im Hintergrund, sitzen auf der einen Seite die Vertreter der Anklage und daneben, links daneben, sitzen die Vertreter der Opfer. Eine Besonderheit, dass also auch die Opfer vertreten sind und ihre Belange geltend machen können direkt vor Gericht. Und auf der anderen Seite, also von Ihnen aus gesehen, auf der linken Seite sitzt der Angeklagte zusammen mit seinen Verteidigern. Meistens sitzen die Verteidiger vorne und der Angeklagte hinten, umgeben von zwei Wachmännern. Und gegenüber den Richtern, das ist bei Ihnen dort unterhalb von dieser Uhr, dort sitzt der Zeuge. Und wenn ein Zeuge nicht gesehen werden soll oder ein Opfer geschützt werden soll, was aussagt, dann wird es hinten in den Räumen, dort sehen Sie von Ihnen aus gesehen im Hintergrund Räume mit so Paneelen, die man auch hin und her schieben kann. Und dann wird dann das Opfer oder der Zeuge aufgerufen und man sieht dann auf dem Bildschirm, den Sie unterhalb der Uhr sehen, nur so ein verpixeltes Bild und hört nur die Stimme, um die Opfer oder die Zeugen zu beschützen. Alles läuft über Computer ab, wie Sie sehen, also alle Dokumente, es läuft nicht mehr in Papierform, sondern es ist alles auf diesen Bildschirmen sichtbar. Und ganz oben sehen Sie die Dolmetscherkamine, weil natürlich in verschiedensten Sprachen, teils auch sehr viele afrikanische oder sonstige Sprachen verhandelt wird. Die Richter selber sprechen Englisch oder Französisch, also auch hier ein gigantischer Aufwand, um ein faires Verfahren zu gewährleisten. So viel zum Internationalen Strafgerichtshof und jetzt zu der Frage, was ist eigentlich Gerechtigkeit oder internationale Gerechtigkeit? Und die Frage, was Gerechtigkeit ist oder gar internationale Gerechtigkeit ist, das ist eine Frage, die die Rechtsphilosophie und die Philosophie seit Jahrhunderten beschäftigt. Mein Ziel ist es heute Abend nicht, Ihnen diese verschiedenen Theorien darzulegen. Dafür haben wir zwei andere Vorträge im Rahmen dieser Ringvorlesungsreihe. Mein Ziel ist es, in die Praxis zu gehen und Ihnen anhand eines konkreten Beispiels diese Frage einmal zu exemplifizieren. Das heißt, gehen wir ins Strafrecht. Im Strafrecht stellt sich die Frage der Gerechtigkeit in einem dreipoligen Verhältnis. Wir haben zunächst einmal einen Täter und wir haben ein Opfer und wir haben den strafenden Staat. Das ist diese drei Akteure im Strafrecht. Jemand, der Täter, bringt ein Opfer um und der Staat tritt hinzu und straft. Die Frage der Gerechtigkeit stellt sich einmal in diesem Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Also aus der Sicht des Opfers kommt Gerechtigkeit für etwas, was mir zugestoßen ist. Die Gerechtigkeit stellt sich aber noch in einem anderen Verhältnis, nämlich zwischen dem strafenden Staat und dem Täter. Ist die Strafe gerecht oder ist der Staat, hat er über die Stränge geschlagen, indem er zum Beispiel kein faires Verfahren oder einfach Massenverfahren durchführt, ohne auf die einzelnen Tat und den einzelnen Täter zu schauen. Das ist die zweite Dimension. Und es gibt aber noch eine dritte. Denn es gibt ja nicht nur einen Täter, es gibt immer ganz viele Täter. Und das ist die dritte Dimension, nämlich die Frage, bestraft der Staat alle Täter gleich? Auch das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Denn wenn der eine Täter bestraft wird und der andere nicht, oder der andere wird milde bestraft und der andere hart, ist das nicht gerecht. Dieses relativ leichte Schema im nationalen Strafrecht stellt sich auf der internationalen Ebene noch ein bisschen komplizierter dar. Dort haben wir nämlich ein vierpoliges Verhältnis. Wir haben wieder den Täter, wir haben das Opfer. Einmal die Gerechtigkeitsfrage natürlich auch hier zwischen Täter und Opfer. Aber jetzt kommt eine Besonderheit hinzu. Man sagt, bei diesen vier Verbrechen ist nicht nur das einzelne Opfer betroffen. Nicht der einzelne Mensch ist ein Opfer, sondern auch die internationale Staatengemeinschaft. Warum? Die Idee ist, wer Völkermord begeht, wer Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, verletzt nicht nur einzelne Menschen, sondern er verstößt gegen die absoluten Grundregeln des internationalen Zusammenlebens. Und deswegen ist auch die internationale Gemeinschaft als solche auch eine Art Opfer. Das heißt, wir haben hier eine zweite Dimension der Gerechtigkeit. Ist denn die Strafe so, dass sowohl dem Opfer als auch der internationalen Staatengemeinschaft Gerechtigkeit zuteil wird? Und dann haben wir nicht einen strafenden Staat, ja, sondern wir haben die strafende internationale Gemeinschaft in Form eines internationalen Strafgerichtes. Und auch hier stellt sich dann natürlich die Frage, wird der internationale Strafgerichtshof, handelt er gerecht dem Täter gegenüber mit einem fairen Verfahren und so weiter. Und dann stellt sich natürlich auch hier die Frage, wir haben natürlich mehrere Täter. Jeder dieser Täter verletzt Opfer, verletzt die Rechte der internationalen Gemeinschaft. Und hier die Frage, ist es denn so, dass alle vergleichbaren Taten tatsächlich auch geahndet werden? Und diese Idee, die spiegelt sich auch im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs wider. Ich habe Ihnen hier einen Auszug gebracht, der auch so ein bisschen das Denken und die Idee dahinter verdeutlicht. Sie sehen, die Vertragsstaaten dieses Statutes, eingedenk dessen, dass in diesem Jahrhundert Millionen von Kindern, Frauen und Männern Opfer unvorstellbarer Gräueltaten geworden sind, die das Gewissen der Menschheit zutiefst erschüttern. Ja, es geht nicht nur um irgendeinen Mord oder um einen Ladendiebstahl oder Betrug. Es geht um Verbrechen, die das Gewissen der Menschheit zutiefst erschüttert haben. In der Erkenntnis, und jetzt kommt's, dass solche schweren Verbrechen den Frieden, die Sicherheit und das Wohl der Welt bedrohen, das sehen wir tatsächlich in der Geschichte, wenn Völkermord ungesühnt bleibt, kommt so etwas wie Rache irgendwann auch Jahrhunderte später wieder hoch und sorgt für eine Destabilisierung und keinen Frieden. Und schließlich bekräftigend, dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, nicht ungestraft bleiben dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf dieses Schema zurückkomme, welche der vier Dimensionen möchte ich gerne mit Ihnen vertiefen? Ich möchte mich nur auf diese Frage konzentrieren, nämlich die Frage nach der gleichen Bestrafung aller Täter, die ein Völkerrechtsverbrechen begangen haben. Das ist die Frage. Werden alle Täter, die ein Völkerrechtsverbrechen begangen haben, gleich bestraft? Die Frage klingt ganz simpel. Warum stelle ich sie in den Vordergrund? Man kann sich streiten, was gerecht ist, aber eine Sache, die relativ umstritten ist, ist, dass ein wesentliches Element der Gerechtigkeit die Gleichheit ist. Das hat schon Aristoteles 330 vor Christus gesagt, Gerechtigkeit ist Gleichheit. Und auch Radbruch, ein berühmter Jurist mit der Radbruchschen Formel, der hat in seinen Ausführungen gesagt, dass die Gleichheit den Kern der Gerechtigkeit ausmache. Und für das Strafrecht ist die Gleichheit relevant. Warum? Weil das Strafrecht Verstöße gegen grundlegende Regeln der Gemeinschaft ahndet. Und nur wenn jeder, der gegen diese grundregelnden Regeln verstößt, auch bestraft wird, hat das Strafrecht und diese grundregelnden Regeln überhaupt eine Bedeutung. Das heißt, wenn wir schon sagen, es gibt gewisse Grundregeln, dann müssen wir die auch durchsetzen. Und durchsetzen, das geht nur in einer gerechten, das heißt gleichen Weise. Jeder, der dagegen verstößt, muss zur Rechenschaft gezogen werden und jeder auch in gleicher Art und Weise. Auch diese Idee finden Sie in der Präambel des Statutes wieder. Sie sehen hier, das habe ich auch als Titel genommen des Vortrages, entschlossen der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen. Es gab bis dahin nicht einen allumfassenden internationalen Strafgerichtshof, der alle Verbrechen ahnden kann. Also entschlossen der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen und in dem festen Willen zu diesem Zweck und um der heutigen und der künftigen Generationen willen, einen mit dem System der Vereinten Nationen in Beziehung stehenden, unabhängigen, ständigen internationalen Strafgerichtshof zu errichten, der Gerichtsbarkeit über die schwersten Verbrechen hat, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren. Sie sehen, auch wenn das Wort Gerechtigkeit nicht unbedingt in der Präambel auftaucht, sind die dahinterliegenden Gedanken einer internationalen Gerechtigkeit hier verankert. Das heißt, jetzt stellen wir uns doch mal die Frage, setzt der internationale Strafgerichtshof, wie von der Präambel verlangt, der Straflosigkeit ein Ende? Oder anders, trägt der ISDGH zur Herstellung internationaler Gerechtigkeit bei, indem er erstens alle Völkerrechtsverbrechen bestraft und zweitens Völkerrechtsverbrechen gleich bestraft. Das sind die beiden Fragen. Und ich beginne etwas unkonventionell mit der zweiten Frage. Aber so machen das Juristen manchmal, sie beginnen mit der einfachen Frage. Die zweite Frage lautet: Bestraft der internationale Strafgerichtshof Völkerrechtsverbrechen gleich? Und hier ist die eindeutige Antwort: Ja. Egal, ob es um den kleinen Soldaten, den Befehlsempfänger geht oder um das Staatsoberhaupt des mächtigsten Staates. Der internationale Strafgerichtshof kennt keine Immunität, welcher Art auch immer. Das heißt, jeder Mensch, egal welche Position er bekleidet, ist vor dem internationalen Strafgerichtshof gleich. Das ist eine Revolution im Völkerrecht, denn bis dato gab es so etwas wie die Immunität von Staatsoberhäuptern, zumindest vor den Gerichten anderer Staaten. Vor dem internationalen Strafgerichtshof sind alle gleich. Wir haben gleiche Straftatbestände für alle. Wir haben 4 Straftatbestände und die werden auf alle potenziellen Täter angewendet. Und auch alle Täter, wenn sie denn verurteilt werden, erhalten die gleichen Strafen. Es gibt keine Todesstrafe vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Es gibt nur Freiheitsstrafen, entweder lebenslang oder zeitlich befristet bis zu 30 Jahren. Und man kann die Freiheitsstrafe koppeln mit einer Geldstrafe und diese eingenommenen Gelder werden dann ausgezahlt an die Opfer. Also diese zweite Frage, ob vor dem internationalen Strafgerichtshof alle gleich sind? Ja, immerhin. Und jetzt kommen wir aber zu der schwierigen Frage, nämlich die Frage: Bestraft der internationale Strafgerichtshof alle Völkerrechtsverbrechen? Und hier lautet die Antwort, die Sie sich vielleicht schon denken können, wenn ich so anfange: Nein. Warum nicht? Beginnen wir mit dem ersten Problem oder mit der ersten Dimension. Das eine ist ganz simpel eine zeitliche Dimension. Der Internationale Strafgerichtshof wurde 1998 geschaffen und 2002 trat sein Statut in Kraft. Das bedeutet rechtlich nur Verbrechen, die nach dem 1. Juli 2002 begangen worden sind, können vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden. Das ist eine grundlegende Regel des Rechts, dass Recht nicht rückwirkend anwendbar ist, sondern immer nur für die Zukunft. Das heißt, Sie können schon mal feststellen, dass alle Verbrechen, die vor dem 1. Juli 2002 in Kraft begangen worden sind, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden können. Hinzu kommt, dass es je nachdem, um welchen Vertragsstaat es geht, dieser Zeitpunkt weiter hinten liegen kann. Also bei der Bundesrepublik ist es so, die Bundesrepublik gehörte zu den Erstunterzeichnerstaaten. Deswegen gilt für die Bundesrepublik das Datum 1. Juli 2002. Aber ich habe Ihnen mal ein Beispiel aus Lateinamerika gebracht, El Salvador ist erst am 3. März 2016 dem Statut beigetreten. Das soll heißen, für alle Verbrechen, die El Salvador betreffen, gilt das Datum erst der 3. März 2016. Alles, was vor dem 3. März 2016 in El Salvador geschehen ist, können Sie nicht vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen. Klingt ungerecht. Auf der anderen Seite ist es eine grundlegende Regel im Recht, dass das Recht, ich wiederhole, nicht rückwirkend für die Vergangenheit angewendet werden kann, sondern immer nur ab heute für die Zukunft. Kommen wir nun aber zu einem weiteren Punkt, nämlich zu der geografischen Dimension. Das ist jetzt ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor, um zu verstehen, wie der Gerichtshof funktioniert oder auch nicht funktioniert. Die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs knüpft grundsätzlich an die Vertragsstaaten an, also an die 122 Staaten, die diesen Vertrag unterzeichnet und ratifiziert haben. Alle Straftaten, die auf dem Territorium eines Vertragsstaates begangen worden sind oder aber von einem Staatsangehörigen eines Vertragsstaates, egal wo auf der Welt, unterfallen der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs. Also nehmen wir mal das Beispiel Deutschland. Deutschland ist Vertragsstaat des Statutes. Das bedeutet, dass alle Verbrechen des Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Verbrechen der Aggression, die auf deutschem Territorium begangen werden oder aber von einem deutschen Staatsangehörigen, egal wo in der Welt, die können vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden. Alle anderen nicht. Das heißt, wenn Sie einen Nicht-Vertragsstaat haben, da kann auch dort Völkermord geschehen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber diese Verbrechen unterfallen nicht der Gerichtsbarkeit des Statutes. Das heißt, wenn wir 122 Vertragsstaaten haben, haben wir über 70 Staaten, die nicht erfasst sind. Und das Schlimme ist, dass dazu die Großmächte gehören. Russland, China und die USA haben alle nicht ratifiziert. Und auch das ist vielleicht noch schlimmer, dass die Staaten, insbesondere im Nahen Osten, in denen zahlreiche Bürgerkriege derzeit toben und solche Verbrechen begangen werden, auch die haben nicht das Statut ratifiziert. Syrien und Jemen als prominenteste Beispiele. Hinzu kommt eine sehr bedenkliche Entwicklung. Das Statut vom Internationalen Strafgerichtshof ist ein Vertrag. Und einen Vertrag kann man kündigen. Und es hat erste Kündigungen gegeben. Burundi und die Philippinen. Warum haben die Staaten gekündigt? Dreimal dürfen sie raten. Weil der Internationale Strafgerichtshof Ermittlungen aufgenommen hat, weil mit höchster Wahrscheinlichkeit dort Verbrechen begangen worden sind. Bei den Philippinen richten sich die Ermittlungen auch noch gegen das Staatsoberhaupt und dann kündigt man lieber. Kleiner Trost, die Kündigung wirkt nur für die Zukunft. Das heißt, selbst wenn Philippinen jetzt gekündigt hat, das, was in den Philippinen geschehen ist, kann immer noch vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht werden, nämlich alles das, was bis zur Kündigung geschehen ist. Aber wir sehen, und das ist das, was eben schwierig ist, dass Staaten anfangen, sobald sie selber davon betroffen sind, sich wieder zurückzuziehen, statt zu akzeptieren, dass es eine Gerichtsbarkeit gibt, die dort für Gerechtigkeit sorgt. Das ist die geografische Dimension. Also Sie sehen, in über 70 Staaten dieser Welt, die sind grundsätzlich nicht erfasst. Und das, was dort geschieht oder von den Staatsangehörigen dieser Staaten begangen wird, können sie nicht vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen. Es gibt dafür eine Lösung. Das ist das hier, die politische Dimension. Das Statut vom Internationalen Strafgerichtshof hat eigentlich einen hervorragenden Mechanismus geschaffen, um diese eklatante Lücke zu schließen. Es gibt eine Möglichkeit, dass der UN-Sicherheitsrat eine Situation, egal wo auf der Welt, an den Internationalen Strafgerichtshof überweist. Auch, und das ist jetzt das Entscheidende, wenn das in einem Nicht-Vertragsstaat geschehen ist. Das heißt, bei diesen über 70 Staaten, die nicht erfasst sind, wenn dort diese völkerrechtlichen Verbrechen begangen werden, kann der UN-Sicherheitsrat sagen, das geht so nicht, wir überweisen es die Sache an den Internationalen Strafgerichtshof und dann kann dieser tätig werden. Das ist auch schon mehrfach geschehen. Das wohl prominenteste Beispiel ist Libyen. Sie wissen alle, was in Libyen passiert ist, als Gaddafi 2011 auf die eigene Bevölkerung losging. In diesem Falle hat der UN-Sicherheitsrat einstimmig die Situation an den Internationalen Strafgerichtshof überwiesen und der Strafgerichtshof ist dabei, diese Geschehnisse und Ereignisse aufzuarbeiten. Ein grundsätzlich sehr guter Mechanismus, der die Lücke schließt, aber er hat natürlich auch Schwächen. Diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit dem UN-System und mit dem UN-Sicherheitsrat, wissen, es gibt 5 Vetomächte im UN-Sicherheitsrat, die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Das sind USA, Russland, damals die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und China. Gegen deren Veto passiert gar nichts. Und Sie können sich denken, dass Russland natürlich nicht eine Situation, in die es selber verwickelt ist, an den Internationalen Strafgerichtshof überweisen wird. Und natürlich, man behandelt ja auch seine Freunde gut, die eigenen Verbündeten werden natürlich auch nicht auf diese Art und Weise vor Gericht landen. Warum sollte Russland Assad vor Gericht stellen lassen, wenn Syrien und Russland Verbündete sind? Also, wir haben einen Lösungsmechanismus, allerdings hat er Schwächen, und das ist das, was ich mit der politischen Dimension meine. Wenn 5 Staaten von vornherein ausgenommen sind und die natürlich weder sich selbst noch ihre Verbündeten vor Gericht stellen lassen werden, haben sie eine politische Lücke, eine politische Straflosigkeitslücke. Es gibt noch 2 weitere Probleme, die sind allerdings ein bisschen kleiner. Die sogenannte schwere Dimension. Der Internationale Strafgerichtshof beschäftigt sich nur mit schwerwiegenden Fällen. Warum macht man das? Man möchte dort wirklich nur die schlimmsten Fälle und die schlimmsten Täter verurteilen. Wenn sie alle Täter von allen Kriegsverbrechen und Verbrechen der Menschlichkeit, die überall auf dieser Welt stattfinden, einem Gericht übertragen würde, wäre es nie in der Lage, damit fertig zu werden. Man möchte, dass die schlimmsten die Fälle behandeln, die man dann auch öffentlichkeitswirksam nach außen bringen kann. Das ist allerdings insofern unproblematisch, als jeder Vertragsstaat verpflichtet ist, die weniger schwerwiegenden Fälle selber zu verurteilen. Das heißt, wenn Sie erstmal zum Beispiel das nehmen, was in Libyen passiert ist. Im Fall Libyen stehen 3 Angeklagte vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Natürlich haben sich viel mehr an den Massakern an der Zivilbevölkerung beteiligt, aber hier wird halt erwartet, dass das auf der nationalen Ebene geschieht. Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Es gibt das Strafgesetzbuch, das ist das nationale Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland, und die Bundesrepublik hat noch ein Völkerstrafgesetzbuch erlassen. Dort finden Sie die Strafbarkeit für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Und dann ein letzter Punkt, die sogenannte Vorrangsdimension. Der Internationale Strafgerichtshof ist grundsätzlich immer erst an 2. Stelle tätig. Die Idee ist, eigentlich sollen die Staaten selber die Täter bestrafen. Ja, also wenn jetzt bei uns in der Bundesrepublik auf einmal ein Bürgerkrieg ausbrechen sollte und hier werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begangen, wird erwartet, dass wir es aufarbeiten. Ja? Nur wenn, so wie es dort steht, der Staat entweder nicht willens ist oder nicht in der Lage ist, selber die Geschehnisse aufzuarbeiten, erst dann soll auf der 2. Stufe der Internationale Strafgerichtshof tätig werden. Sinnvoll oder nicht sinnvoll, kann man sich darüber streiten. Die Nürnberger Kriegsverbrechertribunale und die von Tokio und die Tribunale von Jugoslawien und Ruanda, die basierten auf einem genau umgekehrten Prinzip. Dort wurde gesagt, die nationale Strafgerichtsbarkeit erstmal nicht, sondern die internationale hat Vorrang. Hier hat man es umgekehrt. Warum? Es geht darum, die Souveränität der Staaten zu achten und den Staaten die Möglichkeit zu geben, es selber aufzuarbeiten. Bleiben wir wieder bei dem fiktiven Beispiel, dass bei uns ein Bürgerkrieg ausbricht und Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Wenn wir das nicht aufarbeiten wollen, entweder weil wir sagen, es ist besser, wenn das eine neutrale Instanz außerhalb der Bundesrepublik macht, lieber in Den Haag, weit weg von unserem Territorium, dann sind wir nicht willens, es zu tun, oder wir sind nicht in der Lage, es zu tun. Da ist gedacht an Staaten, die nach dem Bürgerkrieg komplett zerstört sind und auch kein funktionierendes Gerichtssystem mehr haben. Also in diesen beiden Fällen, nur wenn das der Fall ist, der Staat will nicht oder der Staat ist nicht in der Lage, erst dann kommt der Internationale Strafgerichtshof zum Zuge. Klingt auf den ersten Blick relativ simpel, aber Sie können sich vielleicht denken, dass das zum Teil dann auch umstritten ist, ob der Staat in der Lage ist, es zu machen oder nicht. Und dann kann es dann auch schon mal zu Streitigkeiten zwischen dem Internationalen Strafgerichtshof und dem jeweiligen Staat kommen. Das heißt, wenn Sie diese 5 Grenzen sehen, ja, die zeitliche, die geografische, die politische, die schwere Grenze und die Frage des Vorrangs, führt es dazu, dass nicht alle völkerrechtlichen Verbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet werden können. Ich möchte Ihnen einige Beispiele nennen. herausgegriffen von hunderten anderen, die ich Ihnen nennen könnte. Nehmen wir einfach mal die Kulturrevolution in China. Diejenigen, die sich ein bisschen für die chinesische Geschichte interessieren, wissen, was dort passiert ist. Das war Völkermord, das waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit in einer horrenden Dimension. Das kann nicht geahndet werden vom Internationalen Strafgerichtshof, schlicht und ergreifend, weil das Ganze vor 2002 geschehen ist. Was kann nicht geahndet werden? Weiteres Beispiel, der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. Jetzt habe ich mal ein ganz aktuelles Beispiel genommen. Der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien kann man als Verbrechen der Aggression einstufen. Wenn es tatsächlich zu einer massiven Vertreibung der Kurden kommt, ist das eine sogenannte ethnische Säuberung. Und das ist normalerweise ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Soweit ist es noch nicht gekommen, aber soweit könnte es kommen. Das kann aber nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen. Warum? Weil weder Syrien noch die Türkei das Statut vom Internationalen Strafgerichtshof ratifiziert haben. Jetzt könnte man sagen, na gut, dann wird eben der UN-Sicherheitsrat die Sache überweisen. Aber hier haben wir das Problem, dass Russland natürlich seine schützende Hand drüber halten wird und dementsprechend wird dieser Einmarsch nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen. Oder aber die gesamten Verbrechen im syrischen Bürgerkrieg. Dieser Krieg, der schon seit Jahren andauert, in dem schlimmste Dinge geschehen, Völkermord wohl nicht, aber Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen sind an der Tagesordnung. Aber auch hier die geografische Dimension. Wie gesagt, Syrien ist nicht Vertragspartei des Statutes, also geht das schon mal nicht. Die Überweisung des UN-Sicherheitsrates über die politische Schiene wird auch nicht laufen, weil, wie gesagt, Russland natürlich nicht diese Geschehnisse vor den Internationalen Strafgerichtshof wird bringen. Er wird einfach ein Veto einlegen, sollte es dazu kommen, dass der Sicherheitsrat das machen will. Ein anderes, etwas detaillierteres Beispiel, ich habe viel von Libyen gesprochen. Die Verbrechen von Abdullah al-Senussi in Libyen zum Beispiel werden nicht vom Internationalen Strafgerichtshof geahndet, sondern von Libyen. Warum? Sie erinnern sich, wenn der Staat in der Lage ist und willens ist, das selber durchzuführen, das Strafverfahren, dann soll er es tun. Und hier gab es, das war ganz interessant, im Falle Libyen, es waren drei Angeklagte, nämlich Muammar al-Gaddafi, sein Sohn, Saif al-Islam Gaddafi und Abdullah al-Senussi, sein Schwiegersohn, der an der Spitze des Geheimdienstes stand. Muammar Gaddafi, wissen Sie, ist verstorben, dementsprechend ist das Verfahren eingestellt worden und dann lief noch das Verfahren gegen seinen Sohn und gegen seinen Schwiegersohn. In beiden Fällen wollte Libyen die Herren nicht ausliefern, sondern selber verurteilen. Und da hat der Internationale Strafgerichtshof gesagt, im Falle Saif al-Islam glaube ich nicht, dass du dazu in der Lage bist, weil du nicht objektiv sein wirst. Aber im Falle des Schwiegersohns hat der Internationale Strafgerichtshof gesagt, dort traue ich dem libyschen System zu, dass sie ein Verfahren durchführen werden. Und deswegen ist Abdullah al-Senussi nicht vom Internationalen Strafgerichtshof, sondern in Libyen verurteilt worden. Ich glaube, es wäre für ihn persönlich besser gewesen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu landen. Er ist nämlich in Libyen zum Tode verurteilt worden, aber er hat dagegen Berufung eingelegt. Da ist noch nichts geschehen. Also Sie sehen, ich könnte Ihnen noch mehrere weitere Beispiele nennen von schlimmsten Verbrechen, die nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen. Und wenn Sie sagen, ich empfinde nur einen Strafgerichtshof als gerecht, der alle Verbrechen verurteilt, haben Sie keine internationale Gerechtigkeit, wenn Sie das so streng sehen wollen. Bedeutet das jetzt, dass der Internationale Strafgerichtshof eigentlich gar nichts tut? Nein, er ist eigentlich ganz erfolgreich. Es sind derzeit Situationen, das heißt Geschehnisse, in insgesamt 11 Staaten anhängig. In Uganda, im Kongo, Darfur, Zentralafrikanische Republik 1, Kenia, Libyen, Elfenbeinküste, Mali, Zentralafrikanische Republik 2, Georgien und Burundi. Und Sie sehen, dass in 10 weiteren Staaten derzeit Ermittlungen laufen und wahrscheinlich weitere Verfahren dann auch gestartet werden. Es sind die Situationen in Afghanistan, in Kolumbien, in Guinea, im Irak, in Nigeria, in Palästina, Philippinen, Bangladesch, Ukraine und Venezuela. Von den 11 Situationen, die anhängig sind, laufen derzeit insgesamt 27 Verfahren, zum Teil mit mehreren Angeklagten. Es hat bislang 9 Verurteilungen gegeben, aber auch Freisprüche, wenn sich herausstellt, dass jemand nicht schuldig ist, und 3 Einstellungen wegen Todes. Kommen wir damit zu einem Fazit. Ende der Straflosigkeit? Fragezeichen. Verwirklichung internationaler Gerechtigkeit und durch den internationalen Strafgerichtshof? Fragezeichen. Theoretisch, ja, theoretisch ist das Ende der Straflosigkeit eingeläutet worden mit der Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs. Warum? Wir haben ein unabhängiges internationales Gericht, was theoretisch alle Verbrechen auf dieser Welt erfassen kann. Wir haben einheitliche Straftatbestände für jeden. Und es wird wirklich jeder vor Gericht gestellt. Der kleine Soldat bis zum Staatsoberhaupt. Also theoretisch haben wir es geschafft. Praktisch haben wir das Problem, dass die Gerichtsbarkeit vom Internationalen Strafgerichtshof begrenzt ist. Sie haben gesehen, sie ist zeitlich begrenzt, sie ist geografisch begrenzt und sie ist politisch begrenzt. Woran liegt das? Die Antwort ist relativ simpel. Sie liegt am mangelnden Willen der Staaten, das zu akzeptieren. Es könnte jeder Staat dieser Welt dieses Statut unterzeichnen. Und dann hätten wir ein Ende der Straflosigkeit. Man könnte die Befugnisse des UN-Sicherheitsrates noch weiter gestalten. Das ist nur eine Frage des Willens, aber die Staaten möchten es nicht. Das liegt also nicht am Internationalen Strafgerichtshof, der nicht kann oder nicht will, sondern es liegt an den Staaten, die noch nicht bereit sind, sich vollständig dem Internationalen Strafgerichtshof zu unterwerfen. Das klingt jetzt alles irgendwie negativ. Deshalb die Frage zum Abschluss: Soll das denn heißen, dass alle diese Verbrechen, die ich Ihnen mehrfach jetzt genannt habe, die nicht vom Internationalen Strafgerichtshof behandelt werden können, dass die jetzt einfach straflos bleiben? Nein, es gibt Mechanismen, um diese Lücken zu schließen. Und diese Mechanismen funktionieren auch. Es gibt 2 Methoden, wie man diese Lücken schließen kann. Das eine ist, dass die UN selber, also der UN-Sicherheitsrat, Ad-hoc-Tribunale schafft. Das hat er im Falle Jugoslawien getan. Da gab es noch keinen internationalen Strafgerichtshof. Das hat er im Falle des Völkermordes von Ruanda getan. Wäre theoretisch jetzt auch möglich. Man könnte ein Ad-hoc-Tribunal für Syrien schaffen, wenn man wollte. Die zweite Möglichkeit, und das ist eine sehr interessante Entwicklung in den letzten Jahren, sind sogenannte hybride Tribunale. Das ist so eine Mischung aus nationalem Strafgericht und internationalem Strafgericht. Also es sind formell nationale Gerichte, die aber durch einen Vertrag in der Regel mit der UNO oder mit einer regionalen Organisation Expertise reinbringen, internationale Richter, internationales Recht, internationale finanzielle Unterstützung. Und mithilfe dieser hybriden Tribunale können sie Verbrechen aufarbeiten, die gerade nicht vom Internationalen Strafgerichtshof erfasst sind. Ich habe hier 3 Beispiele von etwa 10 bis 15, die ich Ihnen nennen könnte: Kosovo, Sierra Leone und Kambodscha. Und Sie sehen hier, ich greife mal das Beispiel Kambodscha raus, hier geht es um die Verbrechen der Roten Khmer in den 70er Jahren. Da werden Sie wahrscheinlich auch wissen, wovon ich spreche. 1/3 der gesamten Bevölkerung ist ausgelöscht worden aus politischen Motiven. Das war zum Teil Völkermord, kann man sich darüber streiten, aber es sind auch gezielt religiöse Gruppen vernichtet worden. Es waren auf jeden Fall Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Können sie nicht vom Internationalen Strafgerichtshof bringen, weil es vor 2002 geschehen ist. Aber Kambodscha arbeitet das heute über ein hybrides Tribunal auf. Das heißt, es gibt Lösungen, wie man die Lücken schließen kann. Aber, das ist allgemein anerkannt, obwohl es diese Lösungen gibt, es sind nur zweitbeste Lösungen. Denn Sie müssen jedes Mal ein Gericht schaffen. Dazu muss erstmal der politische Wille da sein. Dann haben wir ein Problem, dass diese verschiedenen Gerichtshöfe zum Teil die Straftatbestände etwas anders formulieren. Das heißt, sie haben Verbrechen gegen die Menschlichkeit mal so und mal so formuliert. Und sie haben nicht die gleichen Strafen. Also in Kambodscha zum Beispiel kann es die Todesstrafe geben und woanders nicht. Das heißt, sie haben hier nicht gleiche Strafen für die gleichen Arten von Verbrechen. Und insofern ist dieses, ich sage mal bewusst, Sammelsurium, also wenn wir jetzt sagen, wir haben den Internationalen Strafgerichtshof und ganz viele andere kleine Gerichte nebenbei, ist eine zweitbeste Lösung, weil wir dann wieder so viel Diversität haben, dass es dann doch nicht richtig international gerecht ist. Das Beste wäre, und es liegt in den Händen der Staaten, dem Internationalen Strafgerichtshof die Bedeutung zu geben, die er theoretisch hat. Man muss es nur praktisch umsetzen wollen und dazu gibt es einen ganz einfachen Schritt, nämlich Unterzeichnung und Ratifikation. Ganz herzlichen Dank. Ja, es wäre schön, wenn das alle Staaten täten. Aber ich befürchte ja, das ist noch ein ordentlicher Weg bis dahin. Die Kieler Völkerrechtlerin Kerstin von der Decken habt ihr gehört mit einem Vortrag zum Internationalen Strafgerichtshof und zum Ende der Straflosigkeit. Ja, oder eben auch keinem Ende. Ja, und ein kleiner Hinweis noch. Im Vortrag ist noch von 122 Staaten die Rede. Weil aber nach der Aufzeichnung noch Kiribati das Statut unterzeichnet hat, sind es bei Ausstrahlung des Vortrags jetzt nun 123. Im nächsten Hörsaal geht es übrigens auch um internationale Gerechtigkeit und zwar im Völkerrecht. Super spannendes und wichtiges Thema, weil die Gerechtigkeitsidee im Völkerrecht ist total umstritten. Aber die Frage danach berührt eben ganz viele Fragen, die gerade super drängend und aktuell sind. Migration, Klimaschutz, Armutsgefälle in der Welt und vieles mehr. Der Hamburger Völkerrechtler Markus Kotzur dröselt das für uns auf und stellt eine Menge wichtiger Fragen, die sehr zum Grübeln anregen. Und er stellt einige Thesen vor, die den einen oder anderen sicher auch aufregen werden. Versprochen. Nächste Hörsaalausgabe also. Für die unter euch, die klassisch Radio hören, morgen um kurz nach 6 am Abend. Und für die Podcast-Hörerinnen und Hörer einen Klick weiter. Im Hörsaal war Katrin Ohlendorf für euch. Wir hören uns in der nächsten Sendung wieder. Bis dann. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.